Hallo Freunde, wollt ihr wissen, wer ich bin? Freunde, ich kann fliegen, hab Feuer in mir drin. Macht es euch doch bequem, wo immer ihr seid. Spitzt die Ohren, gleich beginnt's, jetzt ist es soweit. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in mein Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Auf der Dracheninsel, da bin ich daheim. Meine Freundin Mathilda ist ein Stachelschwein. Mein Freund Oskar ist ein Drache, der gerne frisst, weil er eben ein Fressdrache ist. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit mein Abenteuer, öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in mein Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Ingo Siegner, der kleine Drache Kokosnuss und der Schatz im Dschungel. Gelesen von Philipp Scheppmann. Fund in der Felsenbucht. Der kleine Drache Kokosnuss, das Stachelschwein Mathilda und der Fressdrache Oskar verbringen den Nachmittag in der Felsenbucht am großen Dschungel. »Bald sind die Ferien vorbei und wir haben noch überhaupt kein richtiges Abenteuer erlebt«, brummt Kokosnuss. »Ach«, seufzt Mathilda und streckt sich im warmen Sand aus. »In der Felsenbucht brauche ich gar kein Abenteuer.« »Stimmt«, sagt Oskar. »Hier ist immer prima Klima.« Oskar hat es sich im Schatten der Felsen bequem gemacht. »Dass du immer an den kalten Felsen klebst, wo doch die Sonne so schön scheint«, sagt das Stachelschwein und blinzelt auf das glitzernde Meer hinaus. »Die Felsen«, erwidert Oskar, »sind viel älter als Drachen und bergen Geheimnisse.« »Pah, Geheimnisse«, spottet Mathilda. »In diesen Felsen hier ist zum Beispiel ein Kreuz eingeritzt«, sagt Oskar. Kokosnuss blickt auf. »Da ist ein Kreuz eingeritzt?« »Sicher, guck doch, hier!« Kokosnuss schaut sich das Kreuz genau an. Es scheint sehr alt zu sein. Hab mich schon die ganze Zeit gefragt, was das zu bedeuten hat, murmelt Oskar. Da beginnt Kokosnuss plötzlich unterhalb des Felsens im Sand zu graben. Was machst du denn da? Fragt Mathilda. Vielleicht ist unter dem Felsen ein Schatz vergraben, antwortet Kokosnuss. Ach so, natürlich, was denn sonst? Grinst Mathilda. Da ist doch nie im Leben ein Schatz vergraben, denkt das Stachelschwein. Den hätte doch schon längst jemand gefunden. Kokosnuss aber gräbt weiter. Immer tiefer gräbt er, bis er stutzt. Ich habe etwas gefunden. Tatsächlich. Tief aus der Erde unter dem Felsen holt der kleine Drache ein tönernes Gefäß hervor, das mit einem Korken verschlossen ist. Oskar staunt. Und Mathilda krabbelt neugierig näher. Vorsichtig zieht Kokosnuss den Korken heraus. Und? Fragen Mathilda und Oskar. Brummt Kokosnuss und fischt ein taschentuchgroßes Stück Leder heraus. Da steht was drauf, ruft Oskar aufgeregt. Kokosnuss entfaltet das Leder. Darauf sind, mit schwarzen Strichen ein Schwein und eine Schlange gezeichnet. Genau unter dem Schwein ist ein kleines Kreuz zu sehen. Das Kreuz zeigt vielleicht, wo ein Schatz versteckt ist, murmelt Kokosnuss. Und das Schwein passt auf den Schatz auf. Ein Schatzschwein, kichert Oskar. Das ist kein echtes Schwein, meldet sich Mathilda, sondern ein Felsen, der aussieht wie ein Schwein. Den kenne ich. Der liegt im Dschungel, dort, wo die große Würgeschlange lebt. Deshalb ist ja auch die Schlange abgebildet, ruft Kokosnuss freudig. Nichts wie hin. Da liegt ein Schatz. Ist doch klar wie Kleister. Mich kriegen da keine 10 Drachen hin, sagt Mathilda und verschränkt entschlossen ihre Arme vor der Brust. Ach, Mathilda, wir sind doch schon einmal mit der großen Würgeschlange fertig geworden, erwidert Kokosnuss. Du kannst dich auf den Kopf stellen und 10-mal alle meine Schweinchen singen. Da gehe ich nie mehr hin. Okay, seufzt Kokosnuss. Und was ist mit dir, Oskar? Eine Schatzsuche, sagt Oskar. Ich bin dabei. Die große Würgeschlange. Aus der Werkstatthöhle der Drachen holen sich Kokosnuss und Oskar die Dinge, die sie für eine Dschungelexpedition brauchen. Ein langes Buschmesser, ein Seil, eine kleine Öllampe und Schaufeln zum Graben. Sie verstauen alles in ihren Wandertaschen und lassen sich von Mathilda den Weg zum Schweinefelsen erklären. Die beiden versprechen, bis zum Sonnenuntergang wieder zurück zu sein. Denn wer den Dschungel nicht kennt, der sollte ihn vor Einbruch der Nacht besser wieder verlassen. Als die Drachenjungen das Dickicht des Dschungels betreten, wird es finster. Nicht so schwarzfinster wie in einer mondlosen Nacht, sondern grünfinster wie im tiefsten Busch. Denn das dichte Blattwerk der mächtigen Urwaldbäume lässt nur wenige Sonnenstrahlen hindurch. Ihre Augen haben sich bald an das Dschungeldunkel gewöhnt. Im Dschungel leben unzählige Tiere. Und die kreischen, singen, brüllen, krächzen, quasseln, rascheln, lachen und plappern alle wild durcheinander. Was für ein Lärm und Gewimmel hier, staunt Oskar. Kann man wohl sagen, murmelt Kokosnuss. Und er erinnert sich, wie er sich im Dschungel einmal fürchterlich verirrt hat. Zu blöd, dass Mathilda nicht mitgekommen ist. Sie würde sich hier gut auskennen, denn sie ist ja im Dschungel zu Hause. Vorsichtig marschieren die beiden Drachenjungen voran. Nach einer Weile bleibt Kokosnuss stehen. Sind wir hier richtig? Keine Ahnung, sagt Oskar. Im Dschungel sieht alles so gleich aus. Überall ist es grün. Sogar dieser Felsen hier ist grün. Der ist voller Moos, staunt Kokosnuss. Brummt Oskar. Weißt du, wie der Felsen aussieht? Wie ein von Moos bedeckter Felsen? Nein, wie ein von Moos bedecktes Schwein, sagt Oskar. Der Schweinefelsen, ruft Kokosnuss. Wir haben ihn gefunden. Die Drachenjungen setzen gerade die Schaufeln an, um nach dem Schatz zu graben, als sie ein Zischen hören. Was war das? Fragt Oskar. Kokosnuss blickt sich um. Das klang wie eine Schlange. Im selben Moment zischt aus einem Baum ein kräftiger Schlangenschwanz hervor, schnappt sich blitzschnell die beiden Drachenjungen und hebt sie empor, sodass sie kopfüber in der Luft hängen. Wütend speit Kokosnuss Feuer. Doch so sehr er sich auch windet, sein Feuerstrahl kann das Reptil nicht erreichen. Da kommt der Kopf der Schlange aus dem Baumgrün hervor. Zischt sie. Versuch es nur, du Würstchen. Dein Feuerstrahl ist viel zu kurz und ich bin viel zu lang. Oskar ruft zornig. Wenn du mir zu nahe kommst, dann beiße ich dir die Nase ab. Und ich, ruft Kokosnuss, verbrutzle dir deine Zunge, du Gartenschlauch. Lacht die Schlange hämisch. Ihr könnt reden, so viel ihr wollt. Ich habe Zeit. Bald schlaft ihr ein. Und dann, ihr könnt mir überhaupt nichts, ihr Pupsis. Plötzlich hören Kokosnuss und Oskar eine Stimme, die ihnen sehr bekannt vorkommt. Hast du eben Pupsis gesagt, du Riesenspaghetti? Wütend fährt die Schlange herum und erblickt ein kleines Stachelschwein. Mathilda! Rufen die Drachenjungen. Genau, sagt Mathilda. Und ich habe noch einen Freund mitgebracht. So, so, zischelt die Schlange bedrohlich. Sicher ein zweites Stachelschwein. Na, das wird ja ein wahrer Festschmaus heute. Pupsi, kommst du mal? Ruft Mathilda. Da springt ein Stinktier aus dem Busch heraus. Oh nein, ruft die Schlange und zuckt zurück. Würdest du meine Freunde bitte freilassen? Fragt Mathilda höflich. Die Schlange schluckt und stottert. Ja, natürlich. Das war ja auch nur ein kleiner Scherz. Vorsichtig setzt sie Kokosnuss und Oskar wieder auf den Boden. Wie ihr sicher wisst, esse ich gar keine Drachen. Ich wollte euch nur foppen. Darf ich mich jetzt zurückziehen? Darfst du, sagt Mathilda. Im Nu ist die riesige Schlange im dichten Dschungelgrün verschwunden. Klasse, ruft Kokosnuss erleichtert, dass du doch noch gekommen bist. Mathilda wird ganz rot und sagt, ihr kennt euch doch im Dschungel gar nicht aus. Da habe ich ein schlechtes Gewissen bekommen. Und dann fiel mir Pupsi ein. Eigentlich heiße ich ja Blümchen, meldet sich das Stinktier schüchtern. Pupsi passt aber besser, erklärt Mathilda. Er ist der Schrecken der Raubtiere. Pupsis Pupse vertreiben sogar die Größten unter ihnen. Übertreib mal nicht, sagt Pupsi Blümchen und fügt hinzu, leider muss ich jetzt gehen. Ich hab noch zu tun. Vielen Dank, rufen die Drachenkinder dem Stinktier nach. Pupsi hat viele Termine, erklärt Mathilda. Er ist sehr gefragt als Beschützer und Leibwächter. Wir haben auch noch etwas vor, erinnert sich Kokosnuss und schwingt die Schaufel. Alle drei suchen unter dem Schweinefelsen nach dem Schatz. Viele Stunden graben sie. Als es dunkel wird und die Freunde schon aufgeben wollen, ruft Mathilda plötzlich, hier ist etwas. Der Schatz? Fragt Kokosnuss aufgeregt. Nee, sagt Mathilda enttäuscht und zieht ein weiteres Tongefäß aus der Erde. Es gleicht dem ersten. Und auch in diesem Gefäß steckt ein Stück Leder mit einer Zeichnung. Die zeigt einen Tigerkopf, eine Baumhöhle und ein Kreuz genau auf der Baumhöhle. Der Schatz ist in einer Baumhöhle versteckt, ruft Oskar. Und zwar im Tigergebiet, sagt Mathilda. Auweia, murmelt Kokosnuss. Er ist dem Dschungeltiger schon einmal begegnet. Das war ziemlich ungemütlich. Das war's dann wohl, sagt Mathilda. Der Tiger ist eine Nummer zu groß für uns. Und Pupsi kann uns nicht begleiten, der ist viel zu beschäftigt. Wir haben doch Oskar dabei, überlegt Kokosnuss. Tiger haben großen Respekt vor Fressdrachen, weil diese viel mehr Zähne haben und auch noch schärfere und spitzere. Stimmt's, Oskar? Glaube schon, brummt Oskar. Aber Oskar ist kleiner als der Tiger, erwidert Mathilda. Doch er hat genauso viele Zähne wie ein großer Fressdrache, sagt Kokosnuss. Stimmt, grinst Oskar. Kokosnuss zwinkert Oskar zu. Na gut, seufzt Mathilda. Ich bin dabei. Geschickt fertigt das Stachelschwein aus Blättern und Lianen zwei Hängematten. Oskar bindet die Hängematten an den Bäumen fest und Kokosnuss entfacht ein Lagerfeuer. So verbringen die drei Freunde ihre erste Nacht inmitten des Dschungels. Der Dschungeltiger. Am Morgen wacht Kokosnuss als erster auf. Aufstehen, ihr Schlafmützen! Der kleine Feuerdrache kann es kaum erwarten, die Baumhöhle zu finden, in der der Schatz verborgen ist. Als die Freunde das Gebiet des Tigers erreichen, ist es bereits Mittag. Hab ich einen Hunger, stöhnt Oskar. Mathilda rollt mit den Augen und pflückt von einem Mangobaum ein paar saftige Früchte. Im Dschungel gibt es immer genug zu essen. Man muss nur wissen, wo. Wow, frohlockt Oskar und mampft eine Frucht nach der anderen. Kokosnuss aber ist nicht hungrig. Er ist viel zu aufgeregt. Wir müssen die Baumhöhle finden. Geht nur schon vor, sagt Oskar mit vollem Mund. Ich komme gleich nach. Kokosnuss und Mathilda sind noch nicht weit gegangen, als das Stachelschwein anhält. Was hast du? Fragt der kleine Drache. Mathilda schnüffelt. Hier, riecht es nach... Plötzlich blitzt etwas durch das Dickicht. Mathilda zuckt zusammen. Wir werden beobachtet, flüstert sie. Kokosnuss blickt in das undurchdringliche Grün. Da, schwarze Streifen auf orangefarbenem Fell. Kokosnuss bekommt weiche Knie. Der Dschungeltiger. Mathilda rasselt mit ihrem Schwanz. Wo bleibt nur Oskar? Nur nicht zu schnell bewegen, flüstert Mathilda. Vielleicht haben wir ja Glück und er hat gar keinen Hunger. Glück hin oder her, denkt Kokosnuss. Wenn dieser Tiger frech wird, dann werde ich es ihm schon zeigen. Kaum hat der kleine Drache diesen Gedanken zu Ende gedacht, ertönt ein ohrenbetäubendes Gebrüll und der riesige Dschungeltiger bricht durch das Gebüsch. Du warst doch schon mal hier, herrscht er den kleinen Feuerdrachen an. Stimmt, stottert Kokosnuss. Er hatte ganz vergessen, wie groß dieser Tiger ist und wie mächtig seine Pranken. Und hatte ich dir nicht gesagt, dass ich dich auffresse, wenn du mein Revier noch einmal betrittst? Doch, schon, stottert Kokosnuss. Aber diesmal suchen wir einen Schatz und da dachte ich... Schatz oder Spatz oder Katz oder Schmatz, das ist mir egal, brüllt der Tiger. Vor Schreck stößt Kokosnuss einen Feuerstrahl aus. Leider nur einen ganz winzigen. Was war denn das für ein Flämmchen? höhnt der Tiger. Ich könnte eine viel größere Flamme speien, sagt Kokosnuss. Doch der kleine Drache zittert so sehr, dass er ganz bestimmt keinen größeren Feuerstrahl hinbekommen würde. Hilfesuchend blickt er zu Mathilda. Aber das Stachelschwein sieht selbst aus wie ein Häuflein Elend. Ihre Stacheln zittern wie Zittergras. In diesem Augenblick stolpert Oskar aus dem Dickicht hervor. Hallo Leute, wie steht's? Habt ihr die Baumhöhle Ups, der Tiger! Dieser aber zuckt fast unmerklich zusammen, als er Oskar erblickt. Ein Fressdrache, murmelt er, richtet sich auf und sagt laut, Gestatten, mein Name ist Tiger, Horst Tiger. Auch Oskar macht sich größer. Ich bin Oskar und dies sind meine Freunde Kokosnuss und Mathilda. Ach so, das sind deine Freunde. Das ist ja, wie soll ich sagen, erstaunlich. Nun aber, das ist natürlich etwas anderes. Deine Freunde sind auch meine Freunde, selbstverständlich. Verblüfft blicken Kokosnuss und Mathilda erst zum Tiger und dann zu Oskar. Als dieser mit den Schultern zuckt, holt Kokosnuss flink das Lederstück mit der Zeichnung hervor und fragt den Tiger, kennst du zufällig diese Baumhöhle? Der Tiger kneift die Augen zusammen. Natürlich kenne ich die. Ich kenne hier jeden Baum und jeden Strauch. Er führt die Schatzsucher zu einem Baum, in dessen Wurzelwerk der Eingang zu einer Höhle versteckt ist. Jetzt muss ich mich aber verabschieden, sagt der Tiger. Brauche noch eine Kleinigkeit zu futtern. Und mit einem eleganten Satz verschwindet die große Katze im Unterholz. Ein Glück, dass du dabei bist, Oskar, seufzt Mathilda. Sonst wären wir jetzt Tigerfutter. In der Baumhöhle ist es stockfinster. Kokosnuss entzündet die kleine Öllampe. Dichtes Wurzelwerk und unzählige Spinnweben durchziehen die Höhle. Hier gibt's ja Spinnen, flüstert Oskar. Im Dschungel gibt's unzählige Arten von Spinnen, sagt Mathilda. Winzige, mittlere und ziemlich große Spinnen mit dicken Körpern und haarigen Beinen. Haarige Beine? Wiederholt Oskar. Ja, Vogelspinnen heißen die. Ich kehre dann mal um, sagt Oskar. Irgendjemand muss ja vor der Höhle Wache halten. Und schon ist der kleine Fressdrache in Richtung Ausgang verschwunden. Sowas, murmelt Kokosnuss. Ich dachte immer, Oskar kennt keine Angst. Und jetzt läuft er vor ein paar Spinnen davon. Dabei tun die gar nichts, sagt Mathilda. Wir dürfen sie nur nicht erschrecken. Plötzlich hält Kokosnuss inne. Sieh mal dort, unter der Wurzel. Als die beiden sich der Wurzel nähern, erkennen sie ein kleines Tongefäß. Schon wieder so ein oller Tonpott, seufzt Kokosnuss enttäuscht. Er hatte so sehr auf einen richtigen Schatz gehofft. Mathilda hat das Gefäß bereits geöffnet. Wieder fällt ein Stück Leder heraus. Im Licht der Lampe erkennen die beiden eine Zeichnung. Ein Krokodil, ein Fluss, ein Boot und darunter ein Kreuz. Ich weiß, wo das ist, sagt Mathilda. Der Krokodilfluss. Wenn wir uns beeilen, sind wir noch vor Einbruch der Dunkelheit dort. Als die beiden vor der Höhle auf Oskar treffen, berichten sie von ihrem Fund. Auf geht's zu den Krokodilen, seufzt Oskar erleichtert. Ich liebe Krokodile, die sind schön groß und krabbeln nicht in dunklen Höhlen herum. Das Flusskrokodil. Bis in den Nachmittag hinein schlagen sich die drei Abenteurer durch das Dickicht des Dschungels. Als die Sonne schon tief am Himmel steht, haben sie das Ufer eines breiten Flusses erreicht. Träge zieht das Wasser an ihnen vorüber. Mathilda zeigt auf ein schmales Stück Holz, das in der Mitte des Flusses aus dem Wasser ragt. Das ist ein alter Segelmast. Am Grund des Flusses liegt ein Boot, erklärt Mathilda. Es soll schon viele hundert Jahre dort liegen. Bestimmt ist es das Boot auf der Zeichnung. Und was ist das dahinter? Fragt Kokosnuss. Das ist eine Sandbank, erklärt Mathilda. Nein, ich meine das, was auf der Sandbank liegt, sagt Kokosnuss und kneift die Augen zusammen. Das, sagt Mathilda und blinzelt angestrengt, müsste das große Flusskrokodil sein. Die Sandbank ist sein Lieblingsplatz. Na toll, brummt der kleine Feuerdrache. Ich tauche doch nicht nach dem Schatz, wenn dieses Riesenkroko in der Nähe ist. Überlegt Mathilda. Wir könnten ein Floß bauen. Damit fahren Oskar und ich zu dem versunkenen Boot und du fliegst zur Sandbank und lenkst das Krokodil ab. Gute Idee, Mathilda, sagt Kokosnuss. Schon beginnt Oskar, Holz für das Floß zu sammeln, als Mathilda ruft: Warte, Oskar! Ein Floß kann man nur mit bestimmtem Holz bauen. Es muss ganz leicht sein und gut schwimmen. Das Stachelschwein sucht leichtes Schwimmholz und Gräser zum Zusammenbinden. Als die Nacht hereinbricht, ist das Floß fertig. Am nächsten Morgen steuern Oskar und Mathilda das Floß mit einem langen Starkholz auf den Bootsmast zu. Kokosnuss aber fliegt hinüber zur Sandbank, auf der noch immer das Krokodil liegt. Vorsichtig landet er auf dem äußersten Sandzipfel. Der kleine Drache staunt. So ein großes Krokodil hat er noch nie gesehen. Vielleicht schläft es. Es hat seine Augen geschlossen. Dann lasse ich es besser schlafen, denkt Kokosnuss. Er blickt zu Mathilda und Oskar hinüber. Die beiden haben den Segelmast des versunkenen Bootes fast erreicht. Plötzlich nimmt der kleine Feuerdrache eine Bewegung wahr. Das Krokodil. Es hat die Augen geöffnet und starrt ihn an. Was jetzt? Es darf auf keinen Fall das Floß sehen. Kokosnuss geht langsam in die andere Richtung. Der Blick des Krokodils folgt ihm. Bestens. Nur dem Maul nicht zu nahe kommen. Krokodile können nämlich blitzschnell zuschnappen. Da! Oh nein, es blickt zum Floß hinüber. Kokosnuss fliegt in die Höhe und ruft: Heda, du Pickelgurke! Hier bin ich! Langsam wendet sich das Krokodil um. Na los, ruft der kleine Feuerdrache. Fang mich doch, du Runkelrübe! Da brummt das Krokodil. Du glaubst wohl, ich bin blöd. Bin ich aber nicht. Verblüfft bleibt Kokosnuss flatternd in der Luft stehen. Wie meinst du das? Das Krokodil blickt wieder zum Fluss und antwortet: Du willst mich von deinen Freunden ablenken. Okay, nicht schlecht. 1-0 für dich. Aber du fängst mich trotzdem nicht. Muss ich auch nicht, du Flugobst. Ich kann ja ganz gemütlich zum Floß schwimmen und deine Freunde verspeisen. Die können ja nicht fliegen. Haben jedenfalls keine Flügel. Gut, verstehe, sagt Kokosnuss. Aber sieh mal, liebstes Krokilein, so ein Fressdrache schmeckt überhaupt nicht. Und ein Stachelschwein hat lauter Stacheln und zersticht dein Maul. Schmeckt auch nicht. Das Krokodil grinst. Keine Sorge, kleiner Drache. Ich habe neulich eine fette Riesenwasserschlange verputzt. Das reicht für ein paar Wochen. Da fällt Kokosnuss ein Stein vom Herzen. Und als er sieht, dass das Krokodil wieder eingedöst ist, fliegt er zu Mathilda und Oskar hinüber und ruft: Keine Gefahr! Das Krokodil ist pappsatt. Es hat vorhin eine Riesenwasserschlange gefressen. Oskar, der gerade ins Wasser tauchen wollte, stutzt. Riesenwasserschlange? Hier gibt's Riesenwasserschlangen? Ja klar, sagt Mathilda. Dies ist der Urwaldfluss und keine Badewanne. Deshalb gehe ich ja auch nicht da hinein. Sehr witzig, erwidert Oskar. Aber ich soll mich von so einer Riesenschlange fressen lassen. Aber du kannst am besten tauchen, rufen Kokosnuss und Mathilda. Oskar seufzt, bindet das Seil an seinen Fuß, blickt auf das Wasser, holt tief Luft und springt hinein. Im Nu ist von dem kleinen Fressdrachen nichts mehr zu sehen, als habe der Fluss ihn verschluckt. Oskar ist der mutigste Drachenjunge, den ich kenne, murmelt Kokosnuss. Stimmt, sagt Mathilda. Nur bei Spinnen stellt er sich an. Da taucht Oskar wieder auf. Von Wasserschlangen und Schatztruhen keine Spur, hustet er. Dafür habe ich noch einen Tontopf gefunden. Er wirft das Tongefäß an Bord und klettert hinterher. Da nimmt uns wohl jemand auf den Arm, brummt Mathilda. Langsam habe ich die Nase voll, beschwert sich Kokosnuss. Und was steckt wohl in dem Gefäß? Richtig, ein Stück Leder mit einer Zeichnung. Diesmal aber finden die Freunde noch etwas anderes. Einen Schlüssel. Der Schlüssel zur Schatztruhe, ruft Kokosnuss. Aber wo ist die Schatztruhe? Fragt Mathilda. Oskar betrachtet das Stück Leder. Da sind Berge drauf oder sowas. Berge? Wiederholt Mathilda und schaut sich die Zeichnung an. Sie holt die anderen Lederstücke hervor und legt sie aneinander. Die Stücke ergeben eine Karte des ganzen Dschungels, ruft das Stachelschwein. Dort im Westen lebt die Würgeschlange, im Norden der Tiger, im Osten das Krokodil und im Süden liegen die Dschungelberge. Aber bei den Dschungelbergen ist gar kein Kreuzchen, bemerkt Kokosnuss. Nachdenklich betrachten die drei Freunde die Karte. Ob der Schatz in den Bergen versteckt liegt? Aber wo sollen sie mit der Suche beginnen? Ich sehe ein Kreuz, sagt Oskar plötzlich. Ein ganz großes. Seht mal, die Ränder der Lederstücke bilden ein Kreuz. Und dort, wo die Ränder sich treffen, könnte doch der Schatz liegen. Kokosnuss staunt. Das stimmt. Mathilda aber blickt auf die Karte und murmelt: Au Backe. Wieso Au Backe? fragt Kokosnuss. Dort, wo sich die Ränder treffen, erklärt das Stachelschwein, liegen die brüllenden Nebel. Das ist nicht weit von hier, im Urwaldsee. Brüllende Nebel? Fragt Kokosnuss. Manchmal, wenn der Wind vom See kommt, berichtet Mathilda, trägt er ein schauerliches Gebrüll herüber. Eine Legende besagt, wer von den brüllenden Nebeln verschluckt wird, kehrt nie zurück. Oh, murmelt Kokosnuss. Ach so, murmelt Oskar. Meint Kokosnuss. Manchmal stimmen Legenden gar nicht. Aber oft haben sie einen wahren Kern, sagt Mathilda. Genau das müssen wir herausfinden, sagt Kokosnuss. Die brüllenden Nebel. Mit der Strömung des Flusses erreichen die Freunde auf ihrem Floß bald den Urwaldsee. In der Ferne erkennen sie eine Nebelbank. Die brüllenden Nebel, raunt Oskar. Langsam treibt das Floß darauf zu. Kaum hat der Nebel sie verschluckt, wird es still. Ist das unheimlich hier? Flüstert Mathilda. Dann wird der Nebel wieder lichter und vor ihnen taucht eine winzige Insel auf. Ob hier der Schatz versteckt liegt? Murmelt Kokosnuss. Kurz entschlossen ziehen sie das Floß auf den Strand der Insel. Huch, was ist das? Fragt Oskar. Spuren von einem sehr großen Tier, vermutet Kokosnuss. Gorillas, flüstert Mathilda. Seltsam. Eigentlich ist die Insel viel zu klein für eine Gorilla-Familie. Vielleicht ist es nur ein einziger Gorilla, sagt Oskar. Gorillas leben aber nicht allein, sondern immer mit ihrer Familie zusammen, erklärt Mathilda. Und auf so einer kleinen Insel leben sie schon gar nicht. Gorillas können nicht schwimmen. Sehr merkwürdig. Vorsichtig betreten die Freunde den kleinen Urwald. Sie sind noch nicht weit gekommen, als Oskar ruft: Dort, eine Truhe! Tatsächlich, unter einem mächtigen Baum steht eine alte, hölzerne Truhe. Der Schatz, jubelt Kokosnuss. Wir haben ihn wirklich gefunden. Die drei Freunde rennen auf die Truhe zu. Plötzlich aber gibt der Waldboden unter ihnen nach und sie stürzen durch das Laub in eine tiefe Grube. Aua! Schreit Mathilda. Otschi! Jault Oskar. Autsch! Stöhnt Kokosnuss. Dauernd stürzen wir in irgendwelche Fallgruben, protestiert Mathilda. Wer die wohl gegraben hat, fragt Kokosnuss. Das kann ich euch sagen, hören sie eine unbekannte Stimme sagen. Erschrocken blicken die drei Freunde sich um. Aus der Grubenwand springt ein Maulwurf heraus. Schaut bloß, dass ihr von hier verschwindet, sagt der Maulwurf. Ding Dong kann jeden Moment zurückkommen. Ding Dong? Fragt Kokosnuss. Ja, der große Gorilla. Mathildas Augen weiten sich. Also doch ein Gorilla. Aber wie kommt er denn auf diese winzige Insel? Ein Sturm hat ihn angespült vor einigen Jahren, erzählt der Maulwurf. Jetzt kommt er nicht mehr weg, weil es auf der Insel kein gutes Schwimmholz gibt. Der Arme, murmelt Mathilda. Er muss sich sehr einsam fühlen, wenn er schon so lange von seiner Familie getrennt ist. Und was ist mit uns? Brummt der Maulwurf. Dieser Riesenaffe frisst uns Inselbewohnern alles vor der Nase weg. Und wenn er die Baumfrüchte weggeputzt hat, gräbt er die ganze Erde nach Nahrung um, wie ein Schaufelbagger. Dabei hat er auch die Schatztruhe entdeckt, genau hier, wo die Fallgrube ist. Jetzt hält er sich für den Größten, weil er einen Schatz gefunden hat. Dabei... Huch! Achtung! Der Maulwurf zuckt zusammen. Er kommt! Ich verziehe mich lieber. Viel Glück! Es raschelt im Dickicht. Die drei Freunde hören schwere Schritte. Plötzlich ist es still. Dann erschüttert ein furchtbares Gebrüll die Insel. Der Gorilla, flüstert Mathilda zitternd. deshalb heißt das brüllende Nebel, bemerkt Oskar. Weil der so brüllt. Können wir einen Gorilla besiegen? Fragt Kokosnuss mit leiser Stimme. Unmöglich, raunt Mathilda. Gegen einen Gorilla ist eine Würgeschlange so harmlos wie ein Regenwurm. Kokosnuss, flüstert Oskar. Du kannst doch wegfliegen. Da schüttelt der kleine Feuerdrache den Kopf. Ich lasse euch nicht im Stich. Aber vielleicht kannst du Hilfe holen, sagt Mathilda. Doch noch ehe Kokosnuss überlegen kann, fällt ein riesiger Schatten auf die drei Freunde in der Fallgrube. Ding Dong. Kokosnuss, Mathilda und Oskar halten den Atem an. Ein mächtiger Gorilla blickt über den Rand der Fallgrube. Als er die drei Fremdlinge sieht, richtet er sich auf, holt Luft und stößt ein schauerliches Siegesgebrüll aus. Dabei trommelt er mit seinen riesigen Fäusten auf seine breite Brust. Dann wendet er sich den Gefangenen zu. Hier, sieh an! Ihr wolltet wohl meinen Schatz stehlen. Aus euch mache ich Gulasch mit Bananen. Und dann fresse ich euch auf. Kokosnuss und Oskar kriegen einen Riesenschreck. Mathilda aber fasst sich ein Herz und ruft hinauf. Wie soll das denn gehen? Gorillas fressen doch gar keine Tiere. Woher willst du das wissen, du? Drei Käse hoch, brummt der Gorilla. Das weiß ich von den Gorillas im Dschungel hinter dem See, antwortet Mathilda. Da schluckt der Riesenaffe und stottert. Du kennst Gorillas? Klar, ich wohne nämlich im großen Dschungel. Pah, erwidert da der Gorilla. Das kannst du deiner Großmutter erzählen. Den Nebel kann man nicht durchdringen und das große Wasser kann man nicht überqueren. Doch, mit unserem Floß, antwortet Mathilda. Floß, brummt der Riesenaffe. Ich habe etwas viel Besseres als ein blödes Floß, nämlich eine Schatztruhe. Damit kann ich mir jeden Wunsch erfüllen. Kannst du dich damit auch durch den Nebel und über den See wünschen? Fragt Kokosnuss. Da verschränkt der Gorilla die Arme vor der Brust, schaut in den Himmel und brummt. Natürlich, aber dazu habe ich keine Lust. Wenn wir dir versprechen, die Insel wieder zu verlassen, lässt du uns dann frei? Überlegt der Gorilla. Ihr seid aber meine Gefangenen. Wir wollten den Schatz doch gar nicht rauben, sondern nur entdecken, erklärt Kokosnuss. Nur einmal anschauen, sagt Mathilda. Das kann ja jeder sagen, brummt der Gorilla. Außerdem geht das gar nicht. Wieso? Ist in der Truhe gar kein Schatz drin? Fragt Kokosnuss. Natürlich ist da ein Schatz drin, erwidert der Gorilla. Sonst würde sie ja Würstchentruhe heißen oder Käsetruhe. Hast du denn schon mal hineingeschaut? Da wird der Gorilla ein kleines bisschen rot und murmelt. Das geht nicht. Die Truhe ist verschlossen, weil der Schatz so ganz arg wertvoll ist. Kokosnuss holt unter seiner Kappe den Schlüssel hervor. Sieh mal, vielleicht passt dieser Schlüssel. Der Riesenaffe stutzt. Gib mal her. Nur wenn du uns versprichst, uns freizulassen und wenn wir auch einmal in die Schatztruhe hineinschauen dürfen, sagt Kokosnuss bestimmt. Brummt der Gorilla Dingdong. Einverstanden. Vorsichtig hebt er Oskar und Mathilda aus der Grube heraus. Kokosnuss aber fliegt selbst zur Truhe hinüber und steckt den Schlüssel in das Schloss. Halt! ruft Dingdong. Das Öffnen ist meine Sache. Der Riesenaffe dreht den Schlüssel. Es macht Klick und Dingdong hebt den Deckel. Hui! Staunen Kokosnuss, Mathilda und Oskar. In der Truhe liegt wirklich ein prächtiger Schatz. Ein Riesenberg von Goldstücken. Er leuchtet und glitzert in der Sonne. Plötzlich aber schlägt der Gorilla den Deckel zu, setzt sich auf die Truhe, verschränkt seine riesigen Gorilla-Arme und brummt: Jetzt habt ihr meinen Schatz gesehen. Dann könnt ihr euch ja wieder verpieseln. Unverschämtheit, ruft Mathilda empört. Sie hätte den Schatz gerne noch etwas länger angeschaut. Pah, entgegnet Dingdong. Erstens ist das mein Schatz. Und zweitens bin ich viel stärker als ihr. Ätschi bätschi. Kommt, sagt Kokosnuss. Wir gehen. Herr Dingdong möchte den Schatz ganz für sich allein. Als die drei Freunde sich auf den Weg machen, räuspert sich der Gorilla. Wo geht ihr denn hin? Nach Hause, in den großen Dschungel, antwortet Kokosnuss. In den großen Dschungel? Wiederholt Dingdong. Ja, wieso? Nur so, murmelt der Gorilla, bleibt auf seiner Truhe sitzen und blickt den drei Freunden nach. Am Strand schieben Kokosnuss und Oskar das Floß ins Wasser, während Mathilda noch ein paar Früchte für die Überfahrt besorgt. Plötzlich schaut Dingdong hinter einer Palme hervor. Erschrocken springt Mathilda auf das Floß. Stottert der Gorilla. Hättet ihr noch ein Plätzchen frei? Ich würde euch auch den Schatz schenken. Überlegt Kokosnuss und betrachtet das kleine Bambusfloß. Wir würden dich ja mitnehmen, aber ich fürchte, für uns alle ist unser Floß viel zu klein. Ach so, sagt Dingdong leise. Ja, dann gute Reise auch. Mit hängenden Schultern dreht Dingdong sich um und verschwindet im Dickicht der kleinen Insel. Die drei Freunde blicken dem Gorilla nach. Wisst ihr was? Sagt Kokosnuss. Dingdong will zu seiner Familie zurück. Der ist einsam, sagt Mathilda. So ein Schatz ist nicht gerade gesprächig, sagt Oskar. Und das Wasser kann er damit auch nicht überqueren. Vielleicht doch, überlegt Kokosnuss und blickt zu Mathilda. Was guckst du? Fragt das Stachelschwein. Ich hätte da so eine Idee, sagt der kleine Feuerdrache. Meinst du, das Holz der Schatztruhe ist Schwimmholz? Ganz sicher, antwortet Mathilda. Aber nur, wenn kein Schatz darin ist. Eben, grinst Kokosnuss, springt wieder auf den Strand und rennt zurück in den Inseldschungel. Hey, Kokosnuss, warte! Rufen Mathilda und Oskar und folgen dem kleinen Drachen. Nur kurze Zeit später legt eine seltsame kleine Bootsflotte von der Insel der brüllenden Nebel ab. Ein fliegender Feuerdrache, ein Fressdrachenjunge und ein Stachelschwein in einer alten Holztruhe und ein großer Gorilla auf einem Holzfloß schippern durch den Nebel zurück zu den Ufern des großen Dschungels. Der Gorilla mit Namen Dingdong erfüllt sich endlich den größten Wunsch, den er sich denken kann. Er kehrt zu seiner Familie zurück. Kokosnuss, Mathilda und Oskar aber freuen sich, dass sie in Dingdong einen neuen Freund gefunden haben und dass sie die Schatztruhe mit nach Hause nehmen dürfen. Und der Goldschatz? Den haben die drei Freunde mit Dingdongs Hilfe in die Fallgrube geschüttet. Ein richtiger Schatz gehört schließlich vergraben, damit ihn auch noch andere Schatzsucher finden können. Freunde, jetzt ist's wirklich ganz schön spät. Ja, leider. Wenn auch diese Geschichte nun zu Ende geht,